Wechselseitige gegenseitige Provokationen, die schließlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung geführt haben. So beschreibt die Bautzener Polizei die Situation, die sich am Mittwochabend auf dem Kornmarkt, einem zentralen Platz der Stadt, abgespielt hatten. Zwischen einer Gruppe junger Flüchtlinge und Menschen, die die Polizei dem rechten Spektrum zurechnet. Der Bautzener Polizeipräsident Uwe Kilz stellte am Nachmittag heraus, dass die Angriffe in diesem Fall von den Flüchtlingen ausgegangen seien. Es ist so, dass aus einer Gruppe von ca. 15 bis 20 UMAs, also unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern, auf eine Gruppe von ca. 80 Personen, die im Wesentlichen deutscher Herkunft waren, sich zusammensetzten aus jüngeren Jahrgängen, Frauen als auch Männern, teilweise auch Personen, die relativ eventbetont vorab in der Stadt unterwegs waren und die schon dieses und jenes Maß Bier getrunken hatten, sozusagen zu einer Auseinandersetzung geführt hat. Flaschen und Steine seien geflogen, Holzlatten als Schlaginstrumente eingesetzt worden. Der Polizei sei es schließlich gelungen, die Situation am Kornmarkt unter Kontrolle zu bringen. Die minderjährigen Asylbewerber seien daraufhin in Richtung einer Asylunterkunft etwas außerhalb des Stadtzentrums gegangen oder gebracht worden. Dabei habe es Attacken der Rechtsextremen auf die Flüchtlinge gegeben. Diese wiederum hätten sich auch gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Den Beamten gelang es schließlich, die Flüchtlinge in die Unterkunft zu geleiten. Diese sicherte die Polizei anschließend gegen die Rechtsextremen ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Wut und Ärger über die Vorkommnisse bei Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Die Problematik am Kornmarkt sei bekannt gewesen, sagte der parteilose Politiker dem Mitteldeutschen Rundfunk. Auch das immer problematischere Verhalten einiger minderjähriger Flüchtlinge, man habe daran gearbeitet. Was am Mittwochabend in Bautzen passiert sei, habe eine neue Qualität. Das waren 80 gewaltbereite, nach meiner Einschätzung, Rechtsextreme, die jungen Leute eben provoziert haben. Und ja, ich meine, wenn man 16-, 17-Jährige, gerade noch in einer Ausnahmesituation befindlich, provoziert, dann braucht es nicht viel, dass bei denen die Sicherungen rausfliegen. Insofern ist es zwar richtig, also zutreffend, dass die Gewalt von denen ausgegangen ist zunächst, von den jungen Ausländern. Allerdings war das bei der Provokation dann auch so zu erwarten. Eine Provokation, die wohl übers Internet organisiert worden war. Vier junge Flüchtlinge, die von den Behörden als Rädelsführer ausgemacht wurden, sind in andere Landkreise gebracht worden. Für die verbliebenen rund 30 unbegleiteten Flüchtlinge gilt in Bautzen nun ein Alkoholverbot und ein Ausgehverbot nach 19 Uhr. Mehr Streetworker, mehr Polizeipräsenz, so lauten die unmittelbaren Maßnahmen der Stadt. Außerdem wird über ein generelles Alkoholverbot am Kornmarkt diskutiert. Sachsens Innenminister Markus Ulbich von der CDU kündigte an, dass in Bautzen auch in den kommenden Tagen die Polizei verstärkt vor Ort sein werde.